Wir haben heute das Thema psychedelische Zeit- und halluzinogene Erfahrungen. Und ich spreche zwar jetzt noch im Singular von mir als dem Master of Ceremonies, aber wir werden gleich den Herrn Terence McKenna, den einzigsten psychedelischen Rationalisten und skeptischen Halluzinogenen, den ich kenne, bei uns begrüßen, der uns über diese weitreichenden neuropsychologischen Philosophien einweihen und sie uns erklären wird. Das passiert dann natürlich parallel auf Englisch und auf Deutsch, wobei ich die Ehre habe, sowohl meine eigenen Fragen als auch dann die deutsche Übersetzung von Terences Antworten auf Deutsch zu prononcieren. Ich hoffe, das ergibt keine Verwirrung. Ich bin mir ziemlich klar, es gibt keine Verwirrung. Und mit anderen Worten, der Vorspann endet hier und wir begeben uns live in das Gespräch Neues aus dem Hirnkino mit Terence McKenna. Good evening, Terence McKenna. Welcome to Neues aus dem Hirnkino. Guten Abend, Terence McKenna, und willkommen bei Neues aus dem Hirnkino. Ich möchte das Gespräch mit einer ganz direkten Frage beginnen. Was ist das Besondere, das psychedelische Drogen im Gehirn bewirken, das kein anderes Mittel bewirkt? Well, let me answer your question entirely Auf straightforward. diese Frage möchte ich genauso direkt We don't antworten. know Wir wissen es what nicht. Wir können nur vermuten, was psychedelische Drogen im Vergleich zu allen anderen Substanzen im Gehirn bewirken. Unsere derzeit beste Vermutung lautet, dass psychedelische Drogen einen Tunnel öffnen zu nahegelegenen alternativen Continui und dass durch diesen Tunnel Informationen passieren. Die Informationen, die dorthin durchkommen, sind extrem unberechenbar, in hohem Maße variabel, erstaunlich, wunderbar, paradigmaerschütternd und surreal. Extremely highly unpredictable, variable, astonishing, beautiful, paradigm challenging and surreal. Good. I think this answers Gut, ich glaube, das beschreibt zumindest teilweise den Grund, warum wir hier zusammensitzen, denn offensichtlich sind das Sachen, an denen wir hier im Hirnkino sehr interessiert sind. Also ein Maß an Komplexität und Schönheit, das wir anderswo nicht finden. Nun hast du öfters darauf hingewiesen, dass die psychedelischen Drogen, für die dies am meisten zutrifft, entgegen der populären Auffassung, eigentlich eine erstaunliche Nähe zur natürlichen Gehirnchemie aufweisen. Kannst du das näher erläutern? Yes, that's right. It's very interesting that the most powerful of all of the psychedelics are Ja, psychedelic interessanterweise compounds stammen die allerstärksten Psychedelika, die es gibt, aus der Familie der Tryptamine, die eng verwandt sind mit Verbindungen, die im menschlichen Gehirn natürlich vorkommen. Zum Beispiel DMT, Dimethyltryptamin, eine Substanz, die extrem schnell und extrem machtvoll psychoaktiv wirkt, ist dem Gehirn bestens vertraut. Tatsächlich enthält das normale menschliche Gehirn eine nennenswerte Menge an DMT, was in gewisser Hinsicht paradox ist, denn man könnte vermuten, dass psychedelische Effekte im Gehirn von einer toxischen Inversion der gewöhnlichen Hirnchemie ausgelöst werden, sprich von einer Substanz, die dem Gehirn sehr fremd ist und die es nicht kennt. Of compounds extremely foreign and unrecognized by it. Allerdings ist das glatte Gegenteil der Fall. Die stärksten psychedelischen Erfahrungen werden durch nichts anderes induziert als durch eine Veränderung des Verhältnisses, in dem bereits existierende Neurotransmitter im Gehirn arbeiten. Damit meine ich zum Beispiel dieses DMT, das am engsten mit einem der grundlegenden Neurotransmitter verwandt ist, nämlich dem Serotonin. Und ich meine Substanzen wie Psilocybin, die eine ähnliche Struktur wie das DMT haben. Ebenso die Beta-Carboline, die auch in der ganz gewöhnlichen Neurochemie auftreten. Das heißt, ich bin überhaupt nicht, oder sagen wir wenig, interessiert an Verbindungen wie Mescalin, LSD, Ketamin, MDMA. Ich glaube, wir sollten uns lieber mit Verbindungen beschäftigen, die auf natürliche Weise schon im Gehirn vorhanden sind. Und diese Verbindungen sind es dann auch, die die größte Bedeutung für den auf pflanzlichen Halluzinogenen beruhenden Schamanismus haben. wie wir ihn weltweit in den vorschriftlichen Kulturen antreffen. All dies kommt nun in jener kleinen Klasse von Chemikalien zusammen, und ich würde sagen, dass die Tryptamin-Verbindungen für die heutige Gehirnwissenschaft das sind, was das Fernrohr im 16. Jahrhundert für die Astronomie war. Anders gesagt, wenn wir diese Dinge als Hilfsmittel benutzen, können wir anfangen, eine reifere und feinsinnigere Landkarte der menschlichen Gehirnfunktionen zu schreiben. Wir könnten damit also genau das leisten, was der reduktionistischen und behavioristischen Neurologie nicht gelungen ist. Schön, das bringt uns natürlich zu der Frage, wie real ist das Ganze? Was du hier offensichtlich vorschlägst, ist, dass die psychedelischen Substanzen keine fremdartige Invasion sind in eine ansonsten gesunde und wohlkonstruierte Realität, wie wir sie alltäglich um uns erfahren, sondern dass sie ein ganz normaler Teil unseres Gehirns sind. Unser Dilemma scheint zu sein, dass wir uns darauf beschränkt haben, nur in einem winzigen Segment unseres Hirns tatsächlich zu leben, was dazu führt, dass wir nur ein winziges Segment der Realität für bewohnbar halten. Dabei ist die Barriere, die uns vom Rest trennt, gar nicht besonders hoch. Sie befindet sich innerhalb des Gehirns und sie lässt sich überschreiten, wenn wir der Gehirnchemie ihre eigene Musik vorspielen, um dann diese fantastischen psychedelischen Szenarien zu eröffnen. Du hast nun ein Buch geschrieben, das den Titel trägt »Wahre Halluzinationen« im Sphinx Verlag erschienen. Das klingt natürlich wie ein Paradox. Aber im Licht der Tatsache, dass diese Substanzen auch die Realität des Gehirns sind und nicht seine Eindringlinge, könnte man den Schluss ziehen, dass das, was man unter psychedelischem Einfluss sieht, genauso real ist. One could draw the conclusion that that which is seen under psychedelic influences is also as real. Yes, I started out looking at psychedelics more or less from a kind of Jungian point ja, of view. Anfänglich ging ich bei meiner Beschäftigung mit Psychedelika von einem jungschen oder auch platonischen Standpunkt aus, von der Annahme, dass es sich bei diesen Dingen um Strukturen und Inhalte des menschlichen Unterbewussten handelte, die möglicherweise in die Struktur des Gehirns eingebaut sind. Aber als sich meine Erfahrungen vertieften, merkte ich, dass dieses vorläufige Paradigma unangemessen war, um die Art von Phänomene zu beschreiben, denen man in diesen Dimensionen geradezu routinemäßig begegnet. Es scheinen da zum Beispiel autonome Wesenheiten zu existieren, ganze Gesellschaften von Entitäten mit ihren eigenen Sprachen, mit kulturellen Artefakten, mit ihren eigenen Stilen von Politik und Beziehungen. Und diese Dinge haben keine nachvollziehbare Verbindung mehr zu den Themen und Konstrukten, mit denen die gewöhnliche Psychologie zu beschreiben versucht, was in der Psyche vor sich geht. Ich wurde also von der reduktionistischen und psychologisierenden Auffassung weggedrängt und bin mehr und mehr spekulativ geworden. Ich halte diese Dinge inzwischen für Durchlässe in gewissen Energiebarrieren, hinter denen Parallelwelten aus organisierter Intelligenz und Information existieren. Nun bin ich mir im Klaren, dass eine solche Meinung ernsthafte Fragen aufwirft. Wo sind diese Welten? Was ist die Natur ihres Ontos? Existieren sie nur, wenn wir sie erfahren? Oder sind sie eher wie unsere eigene Welt? Selbst kohärent und autonom. Ich neige inzwischen zur letzteren Auffassung. Ungeachtet der Tatsache, dass es eine große Neuigkeit für den westlichen Geist wäre, wenn unsere Welt nicht nur eine einzige ist, sondern dass die Existenz in Raum und Zeit potenziell ein Nexus zum Betreten informationeller und existenzieller Domänen auf sehr, sehr vielen anderen Ebenen ist. Traditionelle Vorstellungen haben immer schon auf derartige Möglichkeiten hingewiesen. Aber eine Bestätigung wäre doch ein großer Schock. Und mit Bestätigung meine ich, dass einem tatsächlich bewusst wird, dass das, was uns in der psychedelischen Erfahrung begegnet, keine mentalen Landschaften, keine eingebildeten Sphären des Seins sind, sondern echte Grundstücke, Immobilien. Wir könnten dort Flaggen hissen. Wir könnten dort Apartmenthäuser bauen für den Fall, dass unsere perverse Natur auch noch über diese Barriere transportiert werden kann. Ich hoffe allerdings, wir können etwas Besseres machen. Aber ich glaube, dass, so wie Kolumbus vor knapp 500 Jahren die andere Hälfte der Welt entdeckte, die psychedelischen Reisenden des nächsten Jahrtausends auf die Strände der anderen Hälfte unserer Welt ihre Füße setzen werden. I think psychedelic voyagers in the late 20th century may in fact be planting their feet on the shores of the other half of our world. If they can rescue their Vorausgesetzt, dass sie ihre Füße in diese Welt retten können. Vielleicht haben sie dort ja gar keine mehr. Vielleicht haben sie etwas anderes. Stimmt, wir haben es nicht nur mit einem exotischen Biosystem und einer exotischen menschlichen Kultur zu tun, wir haben es mit einem exotischen Kosmos zu tun, mit unvorstellbaren Lebensformen, mit unvorstellbaren Stilen der Physik und Ästhetik. Wie auch immer, das ist die vorrangige Intuition derjenigen, die diese Erfahrung gemacht haben, und es gibt nichts, was uns in unserer Welt darauf vorbereitet. Unsere Welt bereitet uns darauf vor, dass alles ein lahmer Frust sei, bestenfalls eine psychologische Tortur, wo wir unsere Kindheitstraumata und unterdrückten Ängste auskotzen. Aber ich glaube, das wird der Höhe, Tiefe und Breite dieser Macht nicht gerecht, die wir naiverweise als menschliche Imagination ausgeben, die aber eher etwas sein könnte wie die hyperdimensionale Vorstellungskraft der Göttin. Also ein viel umfassenderes Konstrukt, in dem wir herumschweben wie Staubkörner in einem Sonnenstrahl. A much larger construct in which we are suspended like dust motes in a sunbeam. Okay, so now what we're doing now is basically telling the audience out. Was wir hier tun, ist, dass wir den Leuten draußen vor ihren Radios, also nicht in den Radios, sondern außen vor den Radios, dass wir ihnen von der inneren Schönheit eines Gebietes zu berichten versuchen, bei dem wir meistens nur draußen vor der Tür stehen. Nun würde ich dich gerne bitten, etwas näher aus den Realitäten dieser wahren Halluzinationen zu berichten, von denen sich durchaus erweisen könnte, dass es gar keine Halluzinationen sind, sondern bewohnbare Welten im herkömmlichen Sinne. Du hast das Konzept dieser autonomen, elfenartigen Wesen eingeführt, denen du auf DMT- oder Psilocybin-Reisen begegnest, und dass die ihre eigene Sprache und Semiotik und Syntax hätten, eine lebende Art zu kommunizieren. Jetzt mal angenommen, wir wären in diesem psychedelischen Reich, also jetzt sprechen wir noch Englisch und Deutsch, angenommen, wir wären auf einem DMT-Trip und wären mit diesen Entitäten und Gesellschaften konfrontiert. Lässt sich irgendwie vermitteln, wie die in unseren Ohren klingen würden? How would, if we were on a DMT-Trip and were confronted with these entities and beings, is there any way of communicating how they would sound in our ears? Well, your question raises the concept of glossolalia. Deine Frage spricht das Konzept der Glossolalie an. Glossolalie ist eine Art religiöser Ekstase, wo Leute entweder in vergangenen oder ihnen unbekannten Sprachen sprechen, oder dass sie Sprachen sprechen, die überhaupt niemand kennt. Nun weiß man, dass Sprache im sogenannten Broca-Bereich des Gehirns organisiert wird. Auf welcher Hirnhälfte der Broca-Bereich auch liegt, und das ist bei den Menschen unterschiedlich, er findet eine perfekt symmetrische Entsprechung in einem Bereich auf der jeweils anderen Gehirnhälfte, dessen Funktion man aber derzeit noch nicht verstanden hat. Es mag sein, dass dieser mit dem Broca-Bereich korrespondierende Teil des Gehirns ein Organ ist, das einst zur Erzeugung von magischer Sprache benutzt wurde. Einer Sprache, die nicht nur gehört wurde, sondern zugleich mit den Augen gesehen wurde. Ein noch perfekterer Logos, eine Transformation des Ontos der Sprache. Wenn du in der DMT-Dimension bist, dann geben sich diese selbstverwandelnden, juwelenartigen Maschinenelfen größte Mühe, dich dazu zu bringen, dass auch du deine Stimmbänder auf nicht-rationale Weise in Bewegung setzt. In anderen Worten, sie laden dazu ein, das Bedürfnis nach Bedeutung beim Sprechen aufzugeben und sozusagen am Broca-Bereich vorbeizuschießen, um direkt diesen anderen Teil zu aktivieren, wo es potenziell eine Art Ursprache gibt, eine Sprache, die in Fleisch und Knochen des Organismus eingeschrieben ist. Im Gegensatz zu der oberflächlichen Software-Sprache, die wir unseren Kindern beibringen und dann untereinander austauschen. Dieser Sprachtyp der Glossolalie hat eine eigenartige syntaktische Qualität in der Abwesenheit von Bedeutung, zum Beispiel diese Art von Aktivität, und da werden wir uns den O-Ton anhören. And pass around. This glossolalia type language has a very curious syntactical quality in the absence of meaning. For example, e gedinge my waxike pipi lo tujne fegenguat quai hatak ni dulgimi hekek ingua kakan ne ot. Vergemen aktalt fibsist axlemon antre tildi vihechiki konguatact. This kind of activity. So this is the words that. Das sind also die Worte, die die Elfen sprechen, oder vielmehr die Elfen sind selber das, was sie sprechen. Yes, they are their own syntax. Ja, sie sind ihre eigene Syntax. Ihre Oberflächengeometrie ist irgendwie von den Klängen kontrolliert, die aus ihrem Inneren hervorstrahlen. Sie können Infinitive ihrer selbst abtrennen und sie als Objekt darbieten, die man als Objekte darbieten, die man betrachten kann. Autonome Sätze setzen sich in die Ecken des Zimmers ab und reproduzieren sich dort und kommen dann wieder hervorgesaust, aber modifiziert durch applaudierende Adjektive von kleinerer Statur. Diese Eruption autonomer Syntax ist in die gewöhnliche Realität, ist geradezu die Regel unter einer hohen Dosis Psilocybin oder in der DMT-Trance. Like nothing in the ordinary experience of human beings, and yet this kind of thing is almost the rule on high doses of psilocybin or in the DMT trance. Okay, so I think we are now clearly past the door and inside the room, inside that world. Ich glaube, wir sind jetzt klar jenseits der Barriere und mittendrin in dieser Welt. Wir erweisen der englischen und deutschen Sprache zwar immer noch eine bescheidene Reverenz, sind aber im Angesicht dieser Erfahrungen. Und wir reden davon, was die Leute erleben können, wenn sie den Teil des Gehirns öffnen, der all dies enthält und den wir meistens vergessen haben oder zumindest den Zugang nicht mehr kennen. Du erwähntest C.G. Jung und Träume. Die Glossolalie, die du hier zitiert hast, erinnert natürlich an Dada und andere nicht-lineare Kunstformen. Und es scheint, dass ein Substratum des menschlichen Geistes immer mit dieser Größe verbunden ist, aber davon sind wir exiliert, oder man hat uns glauben machen, das sei irreal, pathetisch und pathologisch. Yes, think, how about this idea? Suppose that human beings once communicated, everybody knew two languages. Wie wär's mit dieser Idee? Nimm an, dass alle Menschen einst zwei Sprachen kannten. Einmal die Sprache, die im Broker-Bereich erzeugt wurde, also eine Sprache, um sich übers Essen zu unterhalten, Waren zu tauschen, um die gewöhnlichen Erfahrungsinhalte zu kommunizieren. Zum anderen die zweite Sprache, die dazu da ist, komplexe innere Gefühlszustände zu übermitteln, und zwar in Echtzeit. Was mich an der Glossolalie fasziniert, ist, dass sie genauso komplex wie unsere Sprache ist, aber sie hat keine Bedeutung im herkömmlichen Sinne. Man muss sich vorstellen, wenn wir gewöhnlich Englisch oder Deutsch sprechen, wie blitzschnell sich dabei neurologische Transformationen ereignen. Offensichtlich finden rasante kybernetische Kaskaden und syntaktische Integrationen von tiefen strukturellen Prozessen im Gehirn statt, wenn ich etwas sage und du mit derselben Geschwindigkeit zuhörst. Aber wenn ich dann plötzlich in die Glossolalie umschalte, und hier gehen wir wieder in den O-Ton unübersetzt, dann ist das ganz klar neurologische Aktivität, und dieselbe Sorte von Kaskaden, Integrationen und Verbindungen laufen durchs Gehirn, auch ohne Bedeutung. Nur in der Abwesenheit von Bedeutung gibt es doch Gefühle, Gefühle beim Sprechenden, Gefühle bei den Zuhörenden. Ich wäre bereit, vorzuschlagen, dass die Menschen das schon taten, lange bevor sie Bedeutung daran hefteten. Bedeutung ist der letzte Teil des sprachbildenden Prozesses. Über Millionen Jahre hinweg unterhielten sich die Leute mit Gefühlen, die sie über Klänge vermittelten. Und vielleicht haben sie nie denselben Klang zweimal benutzt, weil es so ein riesiges Repertoire an Gefühlen gibt, die sich über Klänge vermitteln lassen. Erst ziemlich spät kam wohl irgendein konservativer und engstirniger Charakter auf den Gedanken, wir sollten diesen Prozess einfrieren und jedes Phonem mit einem Objekt verbinden, und dann können wir diese weltlichen, niederdimensionalen Unterhaltungen führen wie, wo warst du, was hast du gemacht, was hast du gekauft? Aber was wir dafür abgegeben haben, war diese extrem reiche Fähigkeit, mit Sprachklängen eine Aura von emotionaler Intentionalität zu schaffen. Was this extremely rich ability to create an aura of emotional intentionality with sound. And needless to say, psychedelic. Beinahe überflüssig zu erwähnen, dass psychedelische Drogen diese kleine spezifische Tryptaminklasse der psychedelischen Drogen Mittel sind, um für jedes Individuum, das den Mut hat, sich der Erfahrung auszusetzen, diesen auf Glossolalie basierenden emotionalen Austausch im Echtzeitlogos aufzuschließen. Yes, that's right, because operationally what these psychedelics do is they dissolve cultural conditioning. Ja, das stimmt. Was diese Psychedelika operationell machen, ist, kulturelle Konditionierungen aufzulösen. Kulturelle Konditionierungen sind wie Software, aber unterhalb der Software liegt die Hardware von Gehirn und Organismus. Und durch die Auflösung der kulturellen Konditionierungen, wie zum Beispiel, dass wir Englisch, Deutsch, Swahili oder sonst was sprechen, kehrt man zurück zu dieser Ursprache, zur primären Sprache des Tierkörpers. Und man kann die wirklichen Dimensionen des Fühlens erkunden, von der uns die Kultur immer wieder traditionell abschneidet. Kultur ersetzt authentisches Fühlen durch Worte. Stell dir einen Säugling vor, der in der Wiege liegt und das Fenster ist offen und da kommt irgendetwas Herrliches ins Zimmer. Etwas rätselhaft Funkelndes mit verschiedenen Farblichtbrechungen. Es gibt Bewegungen, Töne, eine transformatorische Hierophanie integrierter Wahrnehmung. Und das Kind ist völlig ergriffen. Und dann kommt die Mutter dazu und sie sagt zu dem Kind, das ist ein Vogel, Baby, ein Vogel. Augenblicklich ist die komplexe Welle des engelsgleich pfauenartig schimmernden transformatorischen Mysteriums in ein einziges Wort kollabiert. Das Rätsel ist verschwunden und das Kind lernt, das ist ein Vogel, das ist ein Vogel. Und bis wir dann 5 oder 6 Jahre alt sind, werden all die Mysterien der Realität mit Worten sorgfältig zugepflastert. Das ist ein Vogel, das ist ein Haus, das ist der Himmel, und wir leben versiegelt hinter einer linguistischen Muschel aus entmachteter Wahrnehmung. Die Psychedelika jedoch durchbrechen diese enge kulturelle Umhüllung und bringen uns zurück zur Erbschaft und zum Geburtsrecht des Organismus. Kultur ist eine sehr oberflächliche Sache. Wir können Kultur an- und ausziehen wie einen Regenmantel. Aber im Fleisch, in den existenziellen Tatsachen unseres tierischen Organismus gibt es diese tieferen, Millionen Jahre alten Programmierungen, die sehr mächtig sind und die die Psychedelika für uns ans Tageslicht bringen. Und wenn moderne Menschen mit einem verhunzten oder gar keinem Geschichtssinn zurück zu ihrem Organismus gehen, dann ist das äußerst kraftvoll und es verleiht ihnen eine neue Authentizität. Only a screwed up history or no history at all, getting back into the organism like that is very powerful, gives you a new authenticity. You know, hearing you talk gives me the impression that... Wenn ich dir so zuhöre, habe ich den Eindruck, dass das Dinge sind, mit denen sich alle intensiv beschäftigen sollten und alles darüber lernen, denn es geht tatsächlich an die Wurzel von allem. Meine Vermutung ist, dass eigentlich jeder und jede das insgeheim wissen oder ahnen. Und weil die meisten Leute korrekterweise vermuten, dass wenn sie diese wirklichen psychedelischen Mittel in entsprechender Dosis nehmen, sie in eine andere Welt geworfen würden, die ihnen bislang unbekannte Wahrheiten zurückspiegeln wird, und dass die Ahnung, dass es dort sehr viel zu lernen gibt, was den Geist ganz schön durcheinander schütteln kann, dass dies der Hauptgrund dafür ist, warum die Leute diese Drogen nicht einbeziehen in ihr Streben nach Wissen, Neugier und Glück. Stimmst du dem zu? Well, I said a moment ago that the primary effect of these psychedelic compounds was they dissolve cultural conditioning. Ich hatte eben die Tatsache erwähnt, dass diese Drogen kulturelle Konditionierungen auflösen. Was ich noch nicht gesagt habe, ist, dass die erste Wirkung davon die Auflösung des Ego ist. Denn was unsere Kultur am allerstärksten in uns hinein konditioniert hat, ist das Ego. Wenn du mit einer egozentrischen Person sprichst, und wir, ob Europäer oder Amerikaner, Männer oder Frauen, sind alle egozentrische Personen, wenn man denen also vorschlägt, ihre Fassung aufzugeben und ihr Wesen mit dem breiteren Strom der Natur zu verschmelzen, dann wird das Ego doch äußerst zurückhaltend sein, sich diesem auszusetzen. Ich glaube, was der psychedelischen Erfahrung in den Augen der meisten Leute eine gewisse magische Ehrfurcht verleiht, ist, wie du gesagt hast, das intuitive Wissen, dass eine Erkundung dieser Dimension Mut erfordern wird, und zwar den Mut, sich hinzugeben, und dass das Ego sich dort in eine Situation begeben muss, in der es möglicherweise zerstört wird. Das erfordert also eine Bereitschaft, sich einer Initiation zu unterziehen, sich einer höheren Kraft anheimzustellen. In a circumstance in which it may in fact be destroyed. So this is a willingness to undergo a kind of initiation or a kind of submission to a higher power. So I think part of why it's so interesting to talk. Ich glaube, was es so spannend macht, darüber heute Nacht zu sprechen, natürlich nicht nur heute Nacht, sondern auch gestern Nacht und in zukünftigen Nächten, ist, dass ein wachsendes Interesse an dieser Art von Forschung zu bestehen scheint. In den 60ern hatten wir diesen großen, unschuldigen, verrückten Ausbruch von psychedelischer Aktivität, aber damit ging es nicht richtig weiter zu jenem Maß an Ernsthaftigkeit und Kolumbus-Bewusstsein, das du hier forderst. Ich habe aber jetzt den Eindruck, dass mehr und mehr Leute in einer Phase der psychedelischen Genesung sind, könnte man beinahe sagen, dass sie aufwachen aus unserer kulturellen Neurose und dass sie dabei auch durchaus bereit sind, das Risiko der Ego-Auflösung einzugehen und zu diesen Ländern der Glossalie sprechenden Maschinenelfen zu segeln, ganz einfach, weil das ein besserer Trip zu sein scheint als der Trip, den uns die sogenannte Realität anbietet, das Realitätsstudio aus Fernsehen und dem ganzen Rest. Da scheinen also zwei Dinge zu geschehen und ich möchte wissen, ob du das auch so siehst. Erstens, Realität in ihren definierten Begrenzungen befindet sich in einer Sackgasse. Zweitens, mehr und mehr Menschen brechen aus, indem sie ihre eigenen Hyperspace-Notausgänge schaffen. Offensichtlich frage ich ja gar nichts, weil ich weiß, dass du mir zustimmen wirst, aber wir können von da aus einfach starten und uns fragen, wie lösen wir diese verwirrende Lage? How do we solve this mess? Well, yes, I mean, I do agree with you. I think the difference between the 1960s and the 1990s. Ja, ich stimme dem zu. Ich glaube, der Unterschied zwischen den 60ern und den 90ern im Hinblick auf Psychedelika ist, dass den 60ern jedes Verständnis von Schamanismus fehlte. Und es fehlte ebenfalls das Verständnis über die historische Rolle, die diese Substanzen in der Geschichte und in der Vorgeschichte schon gespielt haben. In den 60s dachten wir, dass wir diese Realitäten gerade zum ersten Mal erfunden hätten. Jetzt aber, wo wir in der Lage sind, Vergleiche anzustellen mit den psychedelischen Praktiken am Amazonas, in Westafrika, in Gebieten, wo diese Dinge seit langem gebraucht und verstanden werden, jetzt haben wir ein Modell. Und das Modell heißt, dass du eben nicht eine geringe Dosis nimmst und mit deinen Freunden auf ein Rockkonzert gehst, sondern dass du eine hohe Dosis nimmst in einer Situation der sensorischen Isolation, etwa in einem stillen, dunklen Raum, und dort eine innere Reise unternimmst, vergleichbar etwa der Reise, die die Schamanen immer schon unternommen haben, um verlorene Seelen zu retten oder um zu heilen oder um verschwundene Gegenstände wieder aufzuspüren. lost objects. In gewisser Hinsicht hat die psychedelische Erkundung damit Kraft, Anerkennung und Legitimität gewonnen. Denn ihre Wurzeln liegen bei der paläolithischen Religion von großer Stärke und weiter Verbreitung. Psychedelische Reisen sind also nichts Neues, sondern das war die Art und Weise, wie Religion während der ersten Million Jahre praktiziert wurde und nicht, wie sie während der letzten 2000 Jahre praktiziert wurde. Diese letzten 2000 Jahre sind wirklich die einzige Ausnahme zu der Regel. Und ich stimme ebenfalls zu, dass dies eine ungeheuer weite Domäne sein kann. Engagierte psychedelische Reisende sind sich darin einig, dass je weiter du nach innen gehst, desto größer scheint sich der Raum auszudehnen. Was wir dort wirklich entdecken, ist der innere Reichtum des Organismus. Und dass der Reichtum der menschlichen Welt nicht im Besitz von irgendwelchen Geräten liegt, sondern der Reichtum liegt in der Fähigkeit, Zugang zu finden zu dem, was in uns liegt. Unser Geist ist keine leere Schiefertafel oder ein einfaches Repositorium für traumatische Erinnerungen. Unser Geist besteht aus Portalen in ein unendliches Labyrinth, eine borgesische Bücherei unendlicher Möglichkeiten. Und wir können uns entschließen, diese Portale in jeder beliebigen Reihenfolge zu öffnen, wie immer wir es wünschen. Das ist tatsächlich das verlorene Geheimnis der menschlichen Natur. Und wenn du diese Entdeckung noch nicht gemacht hast, dann wird deine Definition des Menschen notwendigerweise gefärbt und kompromittiert sein durch Materialismus, Reduktionismus, Existenzialismus, diese großen Schmerzen unserer Zeit. Then your definition of what a human being is inevitably tainted and compromised by reductionism, materialism, existentialism, the great woes of our time. Im Grunde jede Art von Propaganda. Ja, jede Art von Propaganda verdunkelt die wahre Seltsamkeit und Komplexität der Welt. Aber unter der Voraussetzung, dass mehr und mehr Leute jetzt an diese Tür kommen, sie öffnen, sich umschauen und dann wieder zu den anderen am Lagerfeuer zurückkehren und sagen, hey, hör zu, ich habe das und das gesehen, habt ihr das auch gesehen? Und vielleicht haben sie ja. Du bist nun jemand, der sich auf seinen psychedelischen Reisen angewohnt hat, auf lange Zeiträume zu schauen. Die ersten Millionen Jahre Religion, die Geburt des Universums. Und wenn du davon wiederkehrst, bringst du einen Strauß von Bildern und Theorien und Prozessen mit, die man sich dann betrachten kann. Worauf ich zu sprechen kommen möchte, ist nun dein Konzept der Zeit. Zeit nicht im Sinne dieser flachen, kartesianischen Dauer, sondern mehr im Sinne einer Achterbahn, in der wir involviert sind und die einen gewissen Endpunkt hat. Wir können das vielleicht abkürzen und bevor wir die wirkliche Achterbahn besteigen, kannst du uns kurz beschreiben, was passiert, wenn wir in dieser Zeit genannten Achterbahn sitzen und wo sie uns hinführt. When we sit in this roller coaster called time and where it's heading to us. Well, yes, you're right that for me the psychedelic experience is always an opportunity to gather ideas and to bring them back to the campfire, as you put it, and trade them around. Ja, für mich ist die psychedelische Reise immer eine Gelegenheit, Ideen zu sammeln und sie wieder zum Lagerfeuer zu bringen, wie du es genannt hast, um dann mit den Ideen herumzuhandeln. Ich denke, dass ohne eine Anstrengung, diese Erfahrungsinhalte auch zu kommunizieren, die Sache im Hedonismus hängen bleibt. Jeder kann diese Domäne betreten und mit erstaunlichen Ideen zurückkommen. Ideen aus allen Bereichen, nicht nur spirituelle Sachen, sondern auch Ideen, wie man bessere Mausefallen baut oder großartige mythische und poetische Strukturen oder ästhetische Visionen, die in Metall gegossen oder sonst wie skulpturiert oder auf Leinwand gebannt werden können. My own creative efforts in the realm of psychedelics seem to have centered around the problem of time, the Meine eigenen kreativen Bemühungen drehten sich immer wieder um das Problem der Zeit. Der psychedelische Zustand scheint einen aus den banalen Annahmen über Zeit und Raum weit herauszuheben, aus den Annahmen, die man von der Kultur geerbt hat, und das erlaubt alle Arten von Sonderheiten. Was für mich dabei intuitiv herausgekommen ist, ist der Gedanke, dass Existenz ein sich intensivierender Prozess der steten Zunahme von Neuigkeit ist und dass wir in jedem Zeitmaßstab, vom kompletten Leben des Universums bis zu den letzten 15 Minuten, die Tendenz einer Akkumulierung und Konzentrierung von Neuigkeit beobachten. Jeweils neuartige Verbindungen erwachsen aus alten und repetitiven Vorgängen. Und wenn es diese Aufwühlung der Neuigkeit zu höheren Ordnungszuständen nicht gäbe, würde alles einfach in derselben Rille stecken bleiben. Aber wie es aussieht, befindet sich alles im Fluss und im Umfluss in Richtung immer höherer Stadien der Neuigkeit und der Verknüpfungsdichte. Wir selbst sind ein Produkt dieses Vorgangs. Unsere Sprache, unsere Fähigkeit, Maschinen zu bauen, zu reden, zu träumen und zu hoffen, all das ist eine Folge davon, dass wir ein fortgeschrittenes Stadium in diesem Prozess des Herstellens und Bewahrens von Neuigkeit darstellen. Natürlich wird jede neue Ebene in dieser Hierarchie zur kausalen Motivation für die nächste Ebene. Und damit sind wir getrieben, so neu wir auch immer sind, weitere Neuigkeit zu kreieren, aus der dann noch mehr Neuigkeit hervorkommt. Und ich glaube, das ist es, wovon der ganze Geschichtsprozess handelt. Der ganze Planet zieht sich durch diesen Prozess am eigenen Schopf aus dem Sumpf und schiebt sich seiner Selbsttranszendenz entgegen. Menschliche Wesen und menschliche Kultur befinden sich nicht in Opposition zum Willen der Natur oder außerhalb des Flusses der richtigen Entwicklung. Nein, wir repräsentieren einen Beschleunigungsfaktor, eine Schnellvorlauffunktion in der biologischen Programmierung. Wir sind Katalysatoren der Veränderung und der Neuigkeit. In einem Universum, in dem Neuigkeit wichtig ist, spielen wir eine wesentliche Rolle in diesem Stück. Natürlich liegt unser Planet nicht im Mittelpunkt des Universums und nach anderen Maßstäben sind wir nicht so zentral für die Dinge, aber wenn Neuigkeit und Komplexität als die entscheidenden Qualitäten empfunden werden, stehen die Menschen mitten auf der Bühne. Ich habe dazu die mathematischen Implikationen berechnet und dieses neue Modell des Zeitprozesses scheint mir eins der Dinge zu sein, die die Psychedelika anbieten. Damit brauchen wir nicht mehr zu glauben. Wir würden von den Kräften der Vergangenheit geschoben. Stattdessen können wir uns herangezogen fühlen von einem Ziel, von einem Zweck in der Zukunft. So als ob wir unter dem Einfluss einer starken Anziehungskraft wären, einem großen historischen Ziel, das wir intuitiv erahnen und dem wir durch die Geschichte entgegen navigieren. Ich glaube, das ist eine wesentlich optimistischere und auch realistischere Betrachtung der Vorgänge auf diesem Planeten. Wir können rather see ourselves as drawn by purpose into the future, as though we were under the influence of a kind of great attractive force or a great historical goal that we sense in our intuition and navigate toward through history. I think that's a much more optimistic and realistic view of what is going on this planet. Good. Just let me tell our listeners that today, as we do this recording, wir sollten für unser Radiopublikum erwähnen, dass am heutigen Tage, da wir dieses Interview führen, die Nachricht vom Rausschmiss Honeckers aus dem ZK kam, dass es Erdbeben in San Francisco gab und dergleichen mehr, was als kleines Indiz für den Neuigkeitsfaktor gelten kann. Was gestern noch undenkbar schien, steht heute in der Zeitung und was heute undenkbar scheint, wird morgen in der Zeitung stehen. Nun weiß ich, dass Leser, Terence, deiner Bücher wissen es ebenfalls, dass du eine interessante Voraussage bezüglich des Jahres 2012 machst, dass dann nämlich die Neuigkeitskurve ihren maximalen Punkt erreicht haben wird. Ich möchte der Versuchung widerstehen, dich genau zu fragen, wie das geht, denn das berührt den mathematischen Bereich. Stattdessen möchte ich lieber zur Reportage aus dem Inneren der psychedelischen Erfahrung zurückkommen. Du hast uns eine Geschichte über einen parallelen historischen Zeitfluss erzählt, die ich äußerst attraktiv fand. Deswegen möchte ich dich gerne einladen, eine Geschichte zu erzählen, wie Zeit sich aufspalten kann in zwei verschiedene Ströme. Und auf einem davon sind wir anwesend und auf dem anderen, ja, was passiert eigentlich mit diesen Strömen? Ja, well, you see the psychedelics, because they are not yet objects that we understand in any sense scientifically. Siehst du, weil Psychedelika bis jetzt noch keine Objekte sind, die wir im wissenschaftlichen Sinne verstehen, erfordert ihr Umgang das Schaffen von Mythen, die uns bei der Auslegung der Intuitionen und Gefühle, die hervorgerufen werden, leiten können. Und in dieser Weise möchte ich nach deiner vehementen Einladung einen solchen Mythos anbieten. Das ist nun nicht unbedingt die Wahrheit und es ist nicht unbedingt nicht die Wahrheit. Es ist eher das, was Wittgenstein die Suche nannte nach dem, was wahr genug ist. Hier ist also ein Mythos über unsere Welt, der wahr genug ist. Es beginnt mit dem Konzept eines Soloton. Das ist also ein Ereignis einer einzigartigen Unwahrscheinlichkeit. Ein Ereignis, das nur ein einziges Mal geschehen kann. Und weil es nur ein einziges Mal geschieht, kann es kein legitimer Gegenstand der wissenschaftlichen Untersuchung sein, denn dafür müsste es mindestens zweimal passieren. Aber so ein Phänomen passiert eben nur ein einziges Mal. Wir können es uns als ein Elementarteilchen vorstellen, und wenn so ein Soloton des ausgesprochen unwahrscheinlichen kreuz und quer durchs Universum zieht, stößt es gelegentlich mit einem existierenden Ereignissystem zusammen. Und wenn es zu einer solchen Kollision kommt, dann gabelt sich dieses Ereignissystem, es kommt zu einer Bifurkation mit zwei Ereignissystemen, um so etwas wie die Parität der Wahrscheinlichkeit zu wahren. Das ist übrigens ein Begriff, den ich erfunden habe und der nicht ernst genommen werden braucht. Aber in diesem Prozess der Bewahrung der Parität der Wahrscheinlichkeit erzeugt das Soloton eine temporäre Bifurkation, eine Gabelung in der Zeit. Okay, damit hätten wir die Spitze dieser steilen Lernkurve in unserem konzeptionellen System erreicht und jetzt kommt die gute Nachricht. Das Soloton der Unwahrscheinlichkeit, das mit unserer Welt zusammenstieß, hat sich vor 2000 Jahren mit dem Phänomen der unbefleckten Empfängnis ereignet. Ein Vorfall, da werden wir uns beide einig sein, der im hohen Maße unwahrscheinlich ist. Aber nehmen wir ihn ruhig als bare Münze und schauen, ob wir damit arbeiten können. So, when the Immaculate Conception occurred through the collision of the soliton of improbability with this Galilean village girl called Mary, als die unbefleckte Empfängnis geschah, als es also zur Kollision zwischen dem Soloton der Unwahrscheinlichkeit mit jenem Dorfmädel aus Galiläa namens Maria kam, gab es eine Welt, in der sie schwanger ging mit einer Person, der eine große religiöse und politische Zukunft vorherbestimmt war, unsere Welt, die Welt, in der Christus geboren wurde, ein junger Mann wurde, seine Botschaft lehrte und zu seiner Hinrichtung unter den Römern schritt. Zum Zeitpunkt der unbefleckten Empfängnis kam jedoch noch eine andere Welt in die Existenz. Und in dieser Welt passierte absolut nichts Besonderes mit diesem Mädchen aus Galiläa. Sie lebte weiter mit Josef, der schreinerte weiter seine wunderschönen Möbel. Irgendwann konnten sie sogar in die besseren Teile von Nazareth umziehen. Und das war dann auch schon ihre Geschichte. Was ich also vorschlage, ist, dass in der Zeit von Christus eine parallele Welt zur Existenz kam, in der von Christus nichts bekannt war. Folglich konnten auch die Kräfte, an denen die römische Zivilisation zerbrach, in dieser parallelen Welt nie entstehen. Stattdessen bereicherte die griechische Wissenschaft und Mathematik weiterhin das Ingenieurwesen und die Politik- und Regierungskunst Roms. Die römische Zivilisation entwickelte sich weiter. Die wunderbare Mathematikerin Hypatia, die in unserer Welt von Christen zu Tode gesteinigt wurde, erreichte in der Parallelwelt ein hohes Alter und stellte schon 1200 Jahre vor Newton die Logarithmentabelle zusammen. Das bedeutete, dass diese gräko-römische Parallelwelt etwa im 6. Jahrhundert die Fähigkeit zum Bauen und Navigieren von Schiffen hatte, wie sie bei uns erst im 16. Jahrhundert zur Verfügung standen. Und diese römischen Entdecker, inspiriert von ihrer Wissenschaft, hissten die Segel, um die Welt kennenzulernen. Und in diesem parallelen Kontinuum stießen sie auf die Maya-Zivilisation in Mittelamerika, als die gerade ihren klassischen Höhepunkt erreichte. Und Roman Navigators, inspired by the perfection of their science, set sail to explore the world. And in this parallel continuum, they discovered the Maya, just reaching their classic climax in the jungles of Central America. So approximately 900 years after the ungefähr 900 Jahre nach dieser Bifurkation in zwei Weltströme entstand also im Parallelkontinuum eine neue Zivilisation aus griechisch-römischen und Maya-Elementen. Der größte Einfluss, den dieses kulturelle Abenteuer auf die gräko-römische Psychologie hatte, war der hochentwickelte Gebrauch psychedelischer Drogen, die die Maya für Religion und Selbsterkundung einsetzten. In der Vision, in der mir diese Idee von den Kräften der anderen Seite überreicht wurde, sah ich tatsächlich einen römischen imperialen Administrator mit seinem Gefolge in Tekal ankommen, um an der Krönung eines Maya-Herrschers im 9. Jahrhundert teilzunehmen. Es gab einen großartigen Zusammenfluss von imperialer Pracht, als der König der Maya auf dem Höhepunkt ihrer Kultur seinen europäischen Gegenüber empfing. Es wurden Dokumente und Codici ausgetauscht, zusammen mit mathematischen, navigatorischen und pharmakologischen Instrumenten. Well, to make a long story short, this um die lange Geschichte kurz zu machen, diese parallele Welt entwickelte sich munter weiter und mit ihrer hochrangigen Psychologie, die sich auf psychedelische Drogen gründete, wurde man sich dort bald darüber klar, und zwar, indem man die Träume von psychotischen Leuten studierte, da wurde man sich langsam, sollte ich sagen, langsam darüber klar, dass wir auch noch existierten. Sie bekamen heraus, was wir nicht wissen, nämlich dass es eine Bifurkation der Welten gegeben hat und dass es einen parallelen Zeitfluss gibt, in dem sich eine völlig andere Situation entwickelte. Darüber hinaus stellten sie aufgrund ihrer fortgeschrittenen Kenntnisse von Nuklear- und Teilchenphysik ungefähr im Jahre 1900 unsere Zeit die Hypothese auf, dass die Freisetzung großer Mengen radioaktiver Strahlung die Barriere zwischen den beiden Zeitströmen durchbrechen würde. Also führten sie ein Experiment durch. Sie beschlossen, eine kleine Atombombe in ihrem Kontinuum zu zünden und dann die Träume von sensiblen Leuten aus unserem Kontinuum zu überwachen, um nach Beweisen zu suchen, ob diese Explosion dort auch bemerkt wurde. Im Jahre 1906 wurde dieses Experiment tatsächlich durchgeführt. Es ist bei uns als die Tunguska-Explosion bekannt geworden, die sich damals in Sibirien ereignet hat. Im Anschluss an diese Explosion konnten die Leute aus dem Parallelkontinuum die Träume von sibirischen Schamanen überwachen. Und was sie sahen, waren plattgedrückte Bäume auf Hunderten von Quadratmeilen, wo diese Bombe eingeschlagen war. Und damit wurde ihnen klar, dass ihre theoretische Annahme korrekt war, dass atomare Explosionen in einem Kontinuum tatsächlich auch das Leben im anderen Kontinuum beeinträchtigte. Das löste dort einen ziemlichen Alarm aus, denn wie sie der fortlaufenden Überwachung menschlicher Träume in unserem Kontinuum entnehmen konnten, begannen wir, so primitiv wir auch waren, allmählich die Prinzipien der Atomkraft und der Kernschmelze zu verstehen. Und aus Furcht, dass ihre eigene Welt zerstört werden könnte, haben die aus dem anderen Kontinuum ein intensives Forschungsprojekt begonnen, um uns zu erreichen, um uns die wahre Lage mitzuteilen, um unsere nuklearen Arsenale zu entschärfen, damit ihre Welt gerettet werden könnte. Eine Welt dort drüben, anderen Kontinuum übrigens, eine Welt, die mittlerweile das Verwaltungszentrum von 16 integrierten Sternensystemen in diesem Teil der Galaxie ist. In anderen Worten, die sind unsere Entwicklung ungefähr 1200 Jahre voraus, sowohl technologisch als auch im Gebrauch psychedelischer Substanzen. Denn sie brauchten sich nie dieser verwirrenden, die Geschichte einfrierenden Eschatologie zu unterziehen, die das Christentum in unserer Welt geschaffen hat. Der letzte Teil in diesem kleinen Mythos ist nun, dass der Kalender der Maya im Jahr 2012 endet. Created in our world, and the last part of the little myth is that the Mayan calendrical date. I just want to sort of check whether I got this all right. Yeah, I'll get a shot at the Mayan. Okay. Kann ich mal gerade einhaken und überprüfen, ob ich da mitgekommen bin. Es gibt also jetzt in diesem Moment, in diesem Mythos, so wie wir hier sitzen und so wie die Leute an ihren Radios sitzen, eine Parallelwelt, in der es womöglich dieselben Leute gibt wie uns hier, die aber auf einem anderen Zeitstrom leben. Ein Zeitstrom, der sich von unserem getrennt hat bei dem höchst unwahrscheinlichen Ereignis von Marias unbefleckter Empfängnis. Und dann kam es in dem parallelen Universum durch die Verbindung von gräko-römischer Technologie mit den psychedelischen Kenntnissen der Maya zu einer viel höher und ebenmäßiger entwickelten Zivilisation und Kultur. Sie waren da sogar so weit entwickelt, dass sie bemerkten, dass es zwei von diesen Zeitströmen gibt. Den einen, den wir bewohnen, und den anderen, mit dem sie fließen. Das heißt, es gibt da eine Art Insel, die diese beiden Zeitströme trennt, weswegen der eine nicht den anderen wahrnimmt. Jetzt werden die anderen aber nervös, weil sie wissen, dass Atomexplosionen diese Insel durchdringen und auch auf den anderen Zeitstrom einwirken können. Und sie sind da drüben sehr besorgt, weil wir fähig geworden sind, Atomexplosionen auszulösen. Jetzt versuchen sie uns also mitzuteilen, erstens, dass sie überhaupt existieren und zweitens, dass wir unsere Finger von dieser Art von Pilzwolke lassen sollten und, wobei ich denke, dass ich jetzt nicht zu weit gehe, dass die atomare Pilzwolke, die wir als unsere Ikone vom Ende der Welt kennen, ein Spiegelbild jener wirklichen Pilzwolke ist, nämlich der psychedelischen Pilzwolke, die nicht nur unsere eigene Imagination befreit, sondern die uns auch mit diesem Universum von der anderen Seite wieder vereinigt. Okay, aber wer sind wir dann? Set free not only our imagination, but sets free a union with this other universe that is kind of at the other end. And okay, now, what does this make us? Well, everything you say is right, yes. And flying saucers. Ja, alles, was du sagst, ist richtig. Und fliegende Untertassen sind Aspekte dieser technologischen Bemühungen, uns zu erreichen. In anderen Worten, UFOs sind experimentelle Fahrzeuge, die versuchen, die Zeitbarriere oder Zeitinsel, wie du sie genannt hast, zu überwinden, um uns mit dieser Nachricht zu erreichen. Ich glaube nun, dass im Jahr 2012 diese Technologie perfektioniert sein wird und dann werden sie keine unbemannten Sonden oder experimentellen Fahrzeuge mehr schicken, sondern sie werden einen Landstrich öffnen können, vielleicht mit einigen tausend Quadratkilometer Durchmesser, wo deren und unser Zeitstrom gemeinsam existieren kann. Das wird dann so etwas wie eine diplomatische heiße Zone, wo sich Botschafter aus beiden Zeitströmen treffen und Daten austauschen können, so dass wir einen Zeitstrom auf den anderen überspielen können, um ihn dann dem breiten Publikum zugänglich zu machen. Ja, und Menschen von unserem gesegneten Zeitstrom werden ihre weiter fortgeschrittenen gegenüber vom alternativen Zeitstrom kennenlernen. Das ist dann vielleicht nicht unähnlich zu der Situation zwischen West- und Ost-Berlin. Und ich sage, dass diese höher entwickelte Zivilisation dabei ist, die Mauer einzureißen und uns einlädt, diese Welt zu verlassen, die uns ein wild gewordener Monotheismus aufgebürdet hat, dann können auch wir am höheren Leben der großen stellaren Zivilisationen teilnehmen, das die gräko-römische Maya geschaffen haben, die jenen drögen ideologischen Pfad vermieden haben, dessen Opfer wir hier geworden sind. Of. Okay, and this is the coming home of the prodigal son time. Das ist dann die Rückkehr des verlorenen Zeitstroms. Und wenn du davon schon mal eine Vorschau sehen möchtest, nehme jetzt schon psychedelische Pilze zu dir und verbinde die Zeitwellen schon früher. Vielen Dank, Terence McKenna, und wir werden uns dann spätestens, aber da wird mir gerade bedeutet, dass wir noch 2 Minuten Zeit haben, und in dem Fall erzähl uns einfach mehr, schnell, schnell, die Zeit rinnt davon, wir haben den anderen Zeitstrom fast erreicht, er kommt uns mit großem Tempo entgegen, gib uns schnell eine Vorschau auf die Wiedervereinigung der zwei Continui oder Continuums. Psychedelische Substanzen vergrößern die undichten Stellen, durch die Informationen von der anderen Dimension zu uns durchsickern. Genauso wie die uns gefunden haben, können wir die finden, indem wir psychedelische Pilze nehmen und uns den Informationen öffnen, die uns aus dem alternativen Zeitstrom entgegenfließen. Gut, es geht also um Pilzwolke gegen Pilzwolke, und zumindest ich persönlich habe die starke Tendenz, der einen Pilzwolke den Vorzug zu geben gegenüber den anderen. Nochmals vielen Dank, Terence McKenna, dafür, dass du unsere Hirne auf die dir eigene Art so rigoros bereichert hast. Schlussfolgerungen daraus zu ziehen, überlassen wir allen, die sich vor ihren Radios befinden oder in einem stillen, dunklen Raum in der Gegenwart von 5 getrockneten Gramm psychedelischer Pilze. Terence McKenna ist inzwischen wieder nach Kalifornien und Hawaii zurückgeflogen, wo er wohnt und die Stiftung Botanical Dimensions gegründet hat, eine psychedelische Arche Noah auf Hawaii, wo all die Pflanzen vor der Zubetonierung und der Verspanplattisierung bewahrt werden sollen, die sonst jetzt noch im Regenwald wohnen. Also bis dahin haltet die Hirne weich und flockig. Auf Wiederschauen.